ganz Großes an. Gefühle auf der Umlaufbahn. Weil ich dich kenne, flieg ich um die Welt. Dein Fernweg, deine Sehnsucht wird jetzt ein Teil von mir. Ich liebe meine Freiheit und lebe sie mit dir. Von New York bis zu den Sternen, von Alaska bis Athen. Lasst uns unsere Träume teilen, ich will immer mit dir gehen. Von New York bis zu den Sternen. Was erlebt, bin bei dir, mein Körper schwebt. Du bist mein Ticket für das Paradies. Wir zeigen unseren Herzen die große, weite Welt. Egal wohin wir fliegen, das Glück ist schon bestellt. Von New York bis zu den Sternen. Mondschein lacht, wir zwei am Strand träumen schon von unserem nächsten Ziel. Lass uns unsere Träume teilen, ich will immer mit dir gehen. Von New York bis zu den Sternen, zum entferntesten Planet. Ich bin bei dir, deine Ziele sind mein Weg. Ich bin bei dir, deine Ziele sind mein Weg. Thank you.